1. Am 12. Tag des 10. Monats im 10. Jahr der Verbannung das Wort des Herrn mich 2. Menschensohn, richte deinen Blick auf den Pharao, den König von Ägypten, und prophezeigen in soigigen sein gesamtes Land. 3. Verkündigem, das Gott gegen ihn ist, der sich wie ein großes Krokodil im Nil verhüllt und behauptet, den Fluss selbst erschaffen zu haben. 4. Gott wird jedoch haken in sein Kiefer schlagen und in mitsam den Fieschen, dien seinen Schuppen hafen aus seinen Stromen herausziehen. 5. Dwerden in die Wustwerfen, wo unbestattet auf dem Feld liegen blaten den Tyren des Feld soe den Vogeln zernerung dient. 6. Dann werden den Albewohner Ägyptens erkennen, dass der Herr ist, weil sie für das Haus Israel eine Benzo unzuverlässig stutzi wie ein Schilfrohr wären. 7. Sobald die Israeliten nach ihnen griffen, zerbrechen sie und verletzten deren Hand, und wenn sie sich auf sie stutzten, verursachten sie lediglich Instabilität. 8. Die Schalb kundig gotten, dass das Schwert über das Land bringen wird, sowohl die Bevölkerung als auch das wie vollständig zu vernichten. 9. Ägypten wird zu einer Oden Wust werden, damit sie begreifen, dass der Herr ist, denn der Pharao beinsprach den Nil hochmütig für sich. 10. Aus diesem Grund wird Gott gegen den Pharao und sein Fluss vorgehen und Ägypten von Migdol bis Aswan und zur Grenze von Kush verwüsten. 11. Weder Menschen noch Tier werden das Land für einen Zeitraum von 40 Jahren durchqueren, so dass es in dieser Zeit völlig unbewohnt bleibt. 12. Gott wird Ägypten inmitten anderes Estorterland zur Einode machen und sein Bürger für 40 Jahre unter die verschiedenen Nationen zerstreuen. 13. Nach Ablauf dieser 40 Jahre verspricht der Herr jedoch, die Ägypter aus den Wolken, in die sie vertrieben werden, wieder zusammen zu führen. 14. A word a Schicksal wenden und sie in a Heimatland Parthra zurückbringen, wo sie fortan noch ein unbedutens und schwachs Königreich bilden werden. 15. Diocese Reich word gering a sein als ander Nationen und nie wieder die Markt Erlingen, über fremde Volker zu herrschen oder sich über sie zu erheben. 16. Israel word sein vertrauen nie wieder auf Ägypten setzen, da dies sie nur an ihr früher verschuldung erinnern word, so werden sie Gott Souveränität erkennen. 17. Im 27. Jahr, am 10. Tag des 10. Monats, empfing ich ein weitere Botschaft des Herrn bezüglich der Kommenden Arenis. 18. Gott erklärt, dass Nebukadnezar von Babylon sein hier bei der Belagerung von Tyrus schwer belastet habe, wann jedoch einen angemessenen Lohn für dies Muhen zu erhalten. 19. Darum wird Gott im das Land Ägypten übergeben, damit dessen Reichtümer als Beut für sein hier nehmen und das Land vollständig ausblenden kann. 20. Als Entlohnung für die geleistet arbeit, die sie in Gottes Auftrag ausführten, wird ihnen das ägyptische Territorium zur Verfügung gestellt. 21. Zu jener Zeit wird Gott die Markt Israels wieder aufblühen lassen und dem Propheten die Kraft geben, inmitten des Volkes mit Autorität zu sprechen.